Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die Pyongyanger Seitenspinnerei Kim Jong-suk. Dabei begleiteten ihn die verantwortlichen Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas. Genosse Kim Jong-un hob Folgendes hervor. Er sei gekommen, um die Arbeiter der Fabrik zu sehen. Sie hätten im Kampf um die Durchsetzung des Hinweises des großen Feldherrn Kim Jong-il die Fabrik modern umgestaltet und während des 70-Tage-Kampfes den Volkswirtschaftsplan für die erste Hälfte des Jahres landesweit zuerst erfüllt und trügen die Ehre der vorbildlichen Einheit. Mit diesem Geist und Mut vollbrächten sie auch im 200-Tage-Kampf der Treue Wunder und Erneuerungen. Nach diesen Worten besichtigte er den neu eingerichteten Erziehungsraum mit historischen Materialien über revolutionäre Tätigkeiten und das Traditionskabinett. Bei der Besichtigung des Erziehungsraums sagte er, es gebe viele historische Materialien. Allein an den unvergänglichen Führungssporen des Präsidenten Kim Il-sung und des großen Feldherrn Kim Jong-il in der Pyongyanger Seitenspinnerei Kim Jong-su könne man ihre edle Volksanschauung und ihr großes revolutionäres Leben gut erkennen. Man könne auch aus tiefster Seele spüren, wie sehr liebevolle Väter das Volk als seine Führer gehabt hätte. Nach seiner Vorortanleitung der Pyongyanger Seitenspinnerei im Januar 2009 habe der große Feldherr Kim Jong-il mit Freude hochgeschätzt, dass die Fabrik sowohl in der Produktion als auch in der Produktions- und Lebenskultur vorbildlich sei. Er erinnere sich, so Kim Jong-un, noch heute an die Stimme des Feldherrn. Der Feldherr habe die Fabrik dazu veranlasst, noch mehr Erfolge in der Seidenfadenproduktion zu erzielen und trotzdem den Arbeitern der Fabrik die gesamte Ehre gegeben. Die Funktionäre und Belegschaft der Fabrik hätten die Fotos des Präsidenten Kim Il-sung und des großen Feldherrn Kim Jong-il ehrerbietig bewahrt und den Erziehungsraum mit historischen Materialien über revolutionäre Tätigkeiten und das Traditionskabinett als Muster des ganzen Landes ausgestaltet. Durch Erziehungsarbeit mit historischen Materialien über revolutionäre Tätigkeiten solle man die Arbeiter dazu veranlassen, mit dem Stolz auf ihren Betrieb unter besonderer Anteilnahme von dem Präsidenten und den Feldherrn zu arbeiten, zu leben und zu kämpfen. Beim Rundgang durch verschiedene Orte der Fabrik machte sich Genosse Kim Jong-un mit der Lage der Produktion und Verwaltungstätigkeit ausführlich vertraut. Er freute sich sehr über die Arbeit in allen Produktionsprozessen wie Seidenhaspelabteilung und Seidenspinnabteilung um Steigerung der Produktion vom qualitätsgerechten Seidenfarm. Er fuhr fort, man habe den Plan für Modernisierung und Verwissenschaftlichung der Produktionsverfahren erarbeitet und alte Anlagen durch moderne und schnelle Anlagen, die sie selbst entworfen, gebaut und eingeführt hätten, ersetzt. Und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessert, die Produktionskapazität und die Qualität der Waren beträchtlich erhöht, sowie verschiedene neue Produktionsverfahren eingerichtet und die Produktion normalisiert, somit zur Lösung der Bekleidungsfrage der Bevölkerung aktiv beigetragen. Es gefalle ihm, dass man in dem Betrieb große Kraft für die Ausbildung der technisch Begabten einsetze. Man habe das Kabinett für Verbreitung der wissenschaftlich-technischen Kenntnisse ausgebaut, das den Beschäftigten das Studium während ihrer beruflichen Tätigkeit ermögliche und die Arbeit für Aneignung der modernen wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen großes Augenmerk geschenkt. So lodere die Flamme der Massenbewegung für technische Erneuerung auf und habe es viele Erfolge im Kampf um die Modernisierung, Computerisierung und Verwissenschaftlichung der Produktion und Verwaltung gegeben. Für gute Lebensbedingungen und Umwelt der Beschäftigten seien Wohlfahrtseinrichtungen einschließlich der Schwimmhalle sowie Kinderkrippe, Kulturhaus und weitere einwandfrei eingerichtet. Auch die Umwandlung des Fabrikgeländes in Wald, Garten und Obstgarten sei im hohen Niveau realisiert worden. An allen Ecken und Enden der Fabrik sei die Parteipolitik durchgesetzt und herrsche die Liebe zur Fabrik. Nach dieser Bemerkung besichtigte Kim Jong-un das neue moderne Produktionsverfahren für Toilettenartikel. Dabei äußerte er große Zufriedenheit damit, dass die Funktionäre, Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter der betreffenden Bereiche, darunter der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk, der Universität für Maschinenbau Pyongyang und des Textilmaschinenwerkes Pyongyang durch den kraftvollen Kampf um die Durchsetzung der Aufgabe, die die Partei ihnen gegeben hat, einen modernen Produktionsprozess für Toilettenartikel herrlich eingerichtet haben. Die Qualität der einheimischen Anlagen dieses Verfahrens und der Toilettenartikel aus dem Verfahren seien im Weltniveau. Allein daran sei es gut zu erkennen, dass man unter dem Banner der Priorität der selbstständigen Entwicklung mit eigener Kraft alle Ziele erreichen könne. Im Kampf um die Steigerung des Volkslebensstandards nehme die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk einen großen Anteil ein. Genosse Kim Jong-un legte der Fabrik und dem betreffenden Bereich die Aufgaben dazu vor, unter anderem die Produktion in hohem Niveau zu normalisieren, die Qualität der Waren weiter zu verbessern, durch dynamische Bewegung für technische Erneuerung die Fabrik in einen Betrieb mit wenigem Arbeitskraftverbrauch zu verwandeln und notwendige Maßnahmen zur Vermehrung der Produktionsmenge von Kokons, Hauptrohstoff der Seidenfadenproduktion, zu treffen. Er meinte, bei der Besichtigung der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk habe er den Eindruck bekommen, in einer völlig neuen Welt zu sein. Präsident Kim Il-sung und Feldherr Kim Jong-il hätten die Fabrik an die Spitze des großen Aufschwungs von Zollima gestellt und bei jedem Besuch in der Fabrik sie dazu ermutigt, die Rolle des Zollima-Werkes zu spielen. Da die Fabrik viel Vertrauen und Liebe von ihnen genossen habe, sei ihr Arbeitsstil ganz anders. Jeder Ort des Betriebes sei tadellos und alles gefalle ihm. Die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk sei in Hinsicht auf sowohl Produktion als auch Arbeits- und Lebenskultur das Beste von den Werken, die er in letzter Zeit besucht habe. Sie gelte heute als weltweit rühmenswertes Musterwerk und vorbildliche Einheit, was man den Funktionären und Beschäftigten der Fabrik verdanke, die an den Hinweisen der großen Führer als Lebensader festhielten und dem Kampf um deren Durchsetzung all ihre Fähigkeit, Leidenschaft und eingeschränkte Mühe widmeten. Kim Jong-un gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik, wie die vorige Generation, die unter Leitung von Kim Il-sung und Kim Jong-il im Geiste von Zollima die Zeit verkürzend vorwärts gelaufen war, im Anschluss an die Zeit des Zollima und in der Zeit des Malima ein Vorbild des ganzen Landes bleibt. Dann ließ er sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.